gut, wenn Dinge auch wieder gut, wenn Dinge auch wieder rein, wenn Dinge auch wieder rein. Je verse ton sang, je vase.